In diesem Augenblick trat der Butler ein. »Ein Ferngespräch aus London, Sir Walter. Mr. Heath, er möchte Sie persönlich sprechen.« Mein Gastgeber ging zum Telefon. 5 Minuten später kam er zurück. Sein Gesicht war weiß. »Ich muss mich bei den Mahnen Scudders entschuldigen«, sagte er. »Karolides ist heute Abend 7:15 erschossen worden.« Der schwarze Stein erscheint. Nach 8-stündigem himmlischem, traumlosem Schlaf kam ich am nächsten Morgen zum Frühstück herunter. Ich fand Sir Walter damit beschäftigt, mitten zwischen frischen Hörnchen und Orangenmarmelade ein Code-Telegramm zu entziffern. Seine gestern so rosige Gesichtsfarbe schien ein wenig von ihrer Frische eingebüßt zu haben. »Ich habe noch 1 Stunde lang am Telefon gehangen, nachdem Sie zu Bett gegangen waren«, sagte er. »Ich habe meinen Chef dazu überredet, mit dem Großadmiral und mit dem Kriegsminister zu sprechen, und Sie holen Royer 1 Tag früher herüber. Dieses Telegramm bestätigt es. Er wird 5 Uhr in London sein.« Drollig, dass das Codewort für einen Sous-Chef d'État-Major-General ausgerechnet Mastschwein ist. Er bot mir die heißen Frühstücksspeisen an und fuhr fort. Nicht, dass ich glaube, dass es viel helfen wird. Wenn Ihre Freunde schlau genug waren, die erste Verabredung herauszufinden, dann entdecken Sie auch die Abänderung des Termins. Meinen Kopf gebe ich drum zu wissen, wo die undichte Stelle ist. Wir meinten, es gäbe in England nur 5 Männer, die über Royers Besuch Bescheid wissen. Und Sie können sicher sein, in Frankreich sind es noch weniger, denn dort versteht man sich auf solche Sachen noch besser. Während ich aß, redete er weiter. Und zu meiner Überraschung zog er mich völlig ins Vertrauen. »Können die Flottenpläne nicht noch geändert werden?« fragte ich. »Das könnten Sie wohl«, antwortete er. »Aber wenn irgend möglich, möchten wir das vermeiden.« Sie sind mit der allergrößten Sorgfalt ausgearbeitet und jede Abänderung könnte sie nur verschlechtern. Außerdem gibt es 1 oder 2 Einzelheiten, die absolut nicht geändert werden können. Immerhin, man könnte meiner Ansicht nach noch etwas tun, wenn es absolut nötig wäre. Aber Sie müssen verstehen, wie schwierig das ist, Henny. Unsere Feinde sind nicht solche Idioten, dass sie Royer die Pläne aus der Tasche stehlen oder derartige Kindereien anstellen. Sie wissen, dass das Aufsehen erregen und uns warnen würde. Sie wollen vielmehr alle Einzelheiten erfahren, ohne dass es einer von uns merkt, damit Royer in der Gewissheit nach Paris zurückkehrt, dass alles ganz geheim ist. Wenn sie das nicht fertigbringen, haben sie verspielt. Denn wenn wir einmal Verdacht haben, müssen sie damit rechnen, dass der ganze Plan geändert wird. »Dann dürfen wir den Franzosen nicht aus den Augen lassen, bis er wieder zu Hause ist«, meinte ich. »Wenn Sie glauben, Sie könnten die Information in Paris kriegen, würden Sie es dort versuchen. Das bedeutet, dass Sie einen sehr hintergründigen Plan für London haben, mit dessen Gelingen Sie fest rechnen.« »Royer ist zum Dinner bei meinem Chef. Dann kommt er zu mir, wo 4 Leute ihn sehen werden. Whittaker von der Admiralität, ich, Sir Arthur Drew« und General Winstanley. Großadmiral Alloa ist nicht wohl. Er ist nach Sheringham gefahren. In meinem Haus wird Royer ein gewisses Dokument von Whittaker in Empfang nehmen. Danach wird er mit dem Auto nach Portsmouth gebracht, von wo ihn ein Zerstörer nach Le Havre hinüberbringt. Die Bahnfahrt zum Kanalboot ist für diese wichtige Reise nicht sicher genug. Wir werden ihn nicht einen Moment aus den Augen lassen, bis er sicher auf französischem Boden ist. Dasselbe gilt für Whittaker, bis er Royer trifft. Mehr können wir nicht tun. Und es ist nicht einzusehen, wieso das schiefgehen soll. Aber ich gebe gern zu, dass ich entsetzlich nervös bin. Dieser Mord an Karolides wird in den Kanzlerämtern von Europa wie eine Bombe einschlagen. Nach dem Frühstück fragte er mich, ob ich einen Wagen fahren könne. »Schön. Dann werden Sie heute mein Chauffeur sein und Hudsons Livree tragen. Die Größe stimmt ungefähr. Sie sind nun mal in dieser Sache drin. Und wir wollen nichts riskieren. Ich will Sie nicht allein hier lassen. Diese Fanatiker sind zu allem fähig und werden den ländlichen Ruhesitz eines überarbeiteten Beamten bestimmt nicht respektieren.« Als ich zuerst nach London kam, hatte ich einen Wagen gekauft und mich damit vergnügt, im Süden von England herumzufahren. also kannte ich mich in der Gegend etwas aus. Ich fuhr Sir Walter auf der Straße von Bath nach London und das Tempo war gut. Es war ein weicher, windstiller Junimorgen. Später würde es schwül werden, aber es war wirklich köstlich, durch die kleinen Städte mit den frisch gesprengten Straßen zu fahren und an den sommerlichen Gärten des Themsetals vorbei. Pünktlich um 11:30 setzte ich Sir Walter vor seinem Haus in Queen Anne's Gate ab. Der Butler brachte das Gepäck mit der Bahn. Als erstes ging Sir Walter mit mir zu Scotland Yard. Dort sprachen wir einen eleganten Herrn mit glatt rasiertem Juristengesicht. »Hier bringe ich Ihnen den Portland Place-Mörder«, stellte Sir Walter mich vor. Die Antwort war ein trübes Lächeln. »Das wäre ein willkommenes Geschenk gewesen, Bullivant. Ich nehme an, dies ist Mr. Richard Hannay, der meine Leute einige Tage lang sehr in Atem gehalten hat.« »Das wird Mr. Hannay auch weiterhin tun. Er hat Ihnen sehr viel zu erzählen, aber nicht heute. Aus gewissen sehr wichtigen Gründen muss er 24 Stunden damit warten. Dann werden Sie gut und möglicherweise sehr erbaulich unterhalten werden, das verspreche ich Ihnen. Jetzt möchte ich nur Ihre Zusicherung, dass Mr. Hannay keine weiteren Ungelegenheiten mit der Polizei haben wird.« Die Zusicherung wurde bereitwillig gegeben. »Sie können Ihr Leben hier wieder aufnehmen, wo Sie es abgebrochen haben«, wurde mir gesagt. »Ihre Wohnung, die Sie wahrscheinlich nicht mehr haben wollen, wartet auf Sie, und Ihr Bedienter ist noch dort. Da eine öffentliche Anklage gegen Sie nie erhoben worden ist, meinten wir, es sei auch keine öffentliche Rehabilitierung nötig, aber das steht natürlich ganz in Ihrem Belieben.« »Es ist möglich, dass wir später Ihren Beistand brauchen, MacGillivray«, sagte Sir Walter, als wir uns verabschiedeten. Dann entließ er mich. »Kommen Sie morgen zu mir, Hannay. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass Sie schweigen müssen wie das Grab. An Ihrer Stelle würde ich ins Bett gehen, denn Sie haben wahrscheinlich einen beträchtlichen Rückstand an Schlaf nachzuholen. Fallen Sie bloß nirgends auf. Wenn einer Ihrer Freunde vom Schwarzen Stein Sie sieht, könnte es Schwierigkeiten geben.« Ich kam mir merkwürdig verloren vor. Zuerst war es ein sehr angenehmes Gefühl. Ich war ein freier Mann und konnte mich nach Belieben herumtreiben, ohne etwas befürchten zu müssen. Nur einen Monat hatte ich unter dem Bann des Gesetzes gelebt, und das war mir lange genug gewesen. Ich ging ins Savoy und bestellte mit großer Sorgfalt einen sehr guten Lunch, und dann rauchte ich die beste Zigarre, die das Haus zu bieten hatte. Aber ich war noch immer nervös. Wenn mich in der Halle jemand ansah, wurde ich verlegen und spekulierte, ob man wohl an den Mord dächte. Danach nahm ich ein Taxi und fuhr meilenweit fort in den Norden von London. Zu Fuß ging ich zurück durch Felder und Straßen mit Villen und Gartenterrassen und dann durch Elendsviertel und schäbige Straßen. Fast 2 Stunden war ich unterwegs. Die ganze Zeit überwuchs meine Nervosität. Ich hatte das Gefühl, dass große Dinge, ungeheuerliche Dinge geschahen oder bald geschehen würden, und ich, das wichtigste Rad im Uhrwerk, war davon ausgeschlossen. Royer würde in Dover landen. Sir Walter würde mit den wenigen Eingeweihten seine Pläne machen, und irgendwo im Dunkeln war der schwarze Stein am Werk. Ich witterte Gefahr und unmittelbar bevorstehendes Unheil. Und ich hatte auch das seltsame Gefühl, dass ich allein es abwenden, ich allein damit fertig werden konnte. Aber jetzt war ich aus dem Spiel. Wie konnte es auch anders sein? Es war nicht wahrscheinlich, dass Kabinettsminister und Generäle und die Herren von der Admiralität mich zu ihren Beratungen zuließen. Ich fing tatsächlich an, mir zu wünschen, ich möchte einem meiner 3 Feinde in die Hände laufen. Dann würde jedenfalls etwas geschehen. Ich verspürte ein übermächtiges Verlangen, mich mit diesen Herren ganz vulgär zu prügeln, so dass ich dreinhauen könnte und etwas plattschlagen. Meine Laune verschlechterte sich rapide. Ich hatte keine Lust, in meine Wohnung zu gehen. Irgendwann musste ich mich wohl dazu entschließen, aber da ich noch genug Geld hatte, meinte ich, das bis zum nächsten Morgen aufzuschieben und in einem Hotel übernachten zu können. Meine Reizbarkeit überdauerte das Dinner, das ich in einem Restaurant in der Jermyn Street einnahm. Ich hatte eigentlich keinen Hunger mehr und ließ verschiedene Gänge aus. Ich trank fast eine ganze Flasche Burgunder, aber der heiterte mich auch nicht auf. Eine schreckliche Ruhelosigkeit hatte sich meiner bemächtigt. Hier war ich, ein Durchschnittsmensch ohne besondere Geistesgaben. Und doch war ich überzeugt davon, dass ich unentbehrlich war, wenn diese Sache gut ausgehen sollte. Dass ohne mich alles verloren war. Ich rechnete mir vor, welch aberwitzige Überheblichkeit das war. Und dass bei den 4 oder 5 gescheitesten Leuten, die es überhaupt gab und die die ganze Macht des britischen Empires hinter sich hatten, die Sache in den allerbesten Händen war. Und doch überzeugte es mich nicht. Es war, als spreche mir eine Stimme den Befehl ins Ohr, ich solle schleunigst etwas unternehmen, sonst werde ich nie mehr ruhig schlafen. Ich ging die Jermyn Street hinunter und kam an der Ecke der Duke Street an einer Gruppe junger Leute vorbei. Sie waren im Frack, hatten irgendwo gegessen und gingen nun in ein Kabarett. Einer davon war Mr. Marmaduke Jopley. Er sah mich an und stand versteinert. »Mein Gott, der Mörder!« schrie er. »Hier, Leute, haltet ihn! Das ist Henny, der Portland Place Mörder!« Er packte mich am Arm und die anderen drängten sich um uns. Ich wollte gewiss kein Aufsehen erregen, aber meine schlechte Laune ging mit mir durch. Ein Polizist kam heran und ich hätte ihm die Wahrheit sagen und, wenn er mir nicht glaubte, darauf bestehen sollen, zu Scotland Yard oder wenigstens zur nächsten Polizeistation gebracht zu werden. Aber jede Verzögerung in diesem Augenblick schien mir unerträglich und der Anblick von Marmys Idiotengesicht war mehr, als ich ertragen konnte. Ich schwang die linke und hatte die Genugtuung, dass er der Länge nach in die Gosse flog. Dann gab es eine fürchterliche Schlägerei und der Polizist griff mich von hinten an. Ich brachte 1 oder 2 gute Hiebe an und wäre es mit rechten Dingen zugegangen, so hätte ich die ganze Bande abfahren lassen. Aber der Polizist hielt mir von hinten die Arme fest und ein anderer packte mich von vorn bei der Kehle. In einer Wolke schwarzer Wut hörte ich den Hüter des Gesetzes fragen, was los sei. Und Mami brachte zwischen seinen zerbrochenen Zähnen hervor, dass ich Henny, der Mörder, sei. »Ach, verflucht doch mal«, rief ich, »der soll doch das Maul halten. Ich rate Ihnen gut, lassen Sie mich in Ruhe, Herr Wachtmeister. Scotland Yard kennt mich genau, und Sie kriegen dort eine schöne Zigarre verpasst, wenn Sie mich belästigen.« »Junger Mann, Sie müssen mitkommen«, sagte der Polizist. »Ich habe gesehen, dass Sie diesen jungen Mann unverschämt geschlagen haben, und Sie haben angefangen. Er hatte nichts getan. Ich hab's gesehen. Machen Sie keine Umstände, sonst muss ich Gewalt anwenden.« Erbitterung und das überwältigende Gefühl, dass ich mich um keinen Preis aufhalten lassen dürfe, gaben mir die Kraft eines Elefantenbullen. Mit einem Ruck riss ich den Polizisten fast vom Boden hoch, boxte den Mann nieder, der mich beim Kragen hatte, und rannte die Duke Street hinunter, so schnell ich konnte. Ich hörte die Polizeipfeife und den Lärm von Leuten, die hinter mir herliefen. Ich kann sehr schnell laufen, und an jenem Abend hatte ich Flügel. Im Nu war ich in der Pall Mall und nach St. James Park eingebogen. Ich schlug einen Haken um den Polizisten am Tor des Buckingham Palace, wand mich durch ein Gewühl von Wagen am Eingang der Mall und rannte schon zur Brücke, ehe meine Verfolger noch die Straße gekreuzt hatten. Auf den freien Wegen im Park legte ich einen Spurt ein. Zum Glück waren wenig Menschen unterwegs und niemand versuchte, mich aufzuhalten. Ich setzte alles daran, Queen Anne's Gate zu erreichen. Als ich in diese stille Straße kam, schien sie ganz menschenleer. Sir Walters Haus stand dort, wo sie sich verengte, und 3 oder 4 Autos waren davor geparkt. Ein paar Meter vorher hörte ich zu laufen auf und ging schnell auf die Haustür zu. Wenn der Butler mich nicht hereinließ oder auch nur die Tür nicht gleich aufmachte, war ich verloren. Aber er machte sofort auf. Ich hatte kaum geläutet, da öffnete sich die Tür. »Ich muss Sir Walter sprechen«, keuchte ich. »Es ist verzweifelt wichtig.« Dieser Butler war ein Mann von Format. Ohne eine Miene zu verziehen, hielt er die Tür offen und schloss sie dann hinter mir. »Sir Walter ist beschäftigt, Sir, und ich habe Befehl, niemand vorzulassen. Vielleicht wollen Sie warten?« Es war ein altmodisches Haus mit einer großen Diele und Zimmern auf beiden Seiten. Am hinteren Ende war eine Nische mit einem Telefon und 2 Sesseln, und der Butler bot mir an, dort Platz zu nehmen. »Hören Sie«, flüsterte ich, »es ist was Schlimmes los und ich stecke mittendrin. Aber Sir Walter weiß Bescheid und ich handle in seinem Interesse. Wenn irgendjemand kommt und nach mir fragt, dann lügen Sie.« Er nickte und gleich darauf hörte man Stimmen auf der Straße und stürmisches Läuten an der Haustür. Nie habe ich einen Mann mehr bewundert als diesen Butler. Mit steinernem Gesicht öffnete er die Tür und hörte sich die Fragen an. Dann gab er den Fragestellern Saures. Er sagte ihnen, wessen Haus dies sei und welche Instruktionen er habe, und war so eiskalt überlegen, dass sie sich verzogen. Aus meiner Nische konnte ich es genau beobachten. Es war besser als jede Theatervorstellung. Ich hatte noch nicht lange gewartet, als es wieder läutete. Der Butler ließ den neuen Besucher ohne weiteres ein. Während er den Mantel auszog, sah ich, wer es war. Man konnte keine Zeitung oder Illustrierte aufschlagen, ohne auf dieses Gesicht zu stoßen. Den grauen, viereckig geschnittenen Bart, den festen, aggressiven Mund, die stumpfe, breite Nase und die scharfen, blauen Augen. Ich erkannte den Großadmiral, den Mann, von dem es heißt, er habe die moderne britische Flotte geschaffen. Er ging an meiner Nische vorbei und wurde zu einem Raum hinten in der Diele geleitet. Als die Tür sich öffnete, hörte ich gedämpfte Stimmen. Sie schloss sich und ich war wieder mir selbst überlassen. 20 Minuten lang saß ich da und überlegte, was ich nun tun sollte. Ich war immer noch völlig davon überzeugt, dass ich gebraucht wurde. Aber wann und wie, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich sah immerfort auf die Uhr und als es allmählich 22:30 wurde, dachte ich, die Konferenz müsste nun bald zu Ende sein. In einer Viertelstunde würde Royer die Straße nach Portsmouth entlang rasen. Dann hörte ich eine Klingel und der Butler erschien. Die Tür hinten öffnete sich und der Großadmiral trat heraus. Er ging an mir vorbei und im Vorübergehen blickte er in meine Richtung. Einen Augenblick lang sahen wir einander ins Gesicht. Nur einen Augenblick lang. Aber das war genug. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich hatte den berühmten Mann noch nie gesehen und er hatte mich noch nie gesehen. Aber in diesem Bruchteil einer Sekunde sprang ein Funke in seine Augen. Der Funke des Wiedererkennens. Er ist unverkennbar. Es ist ein Flackern, ein Lichtblitz, ein winziger Unterschied im Blick, der nur eine einzige Bedeutung haben kann. Der Funke kam unwillkürlich und war sofort wieder weg. Und der Mann ging vorüber. In äußerster Verwirrung hörte ich, wie die Haustür sich hinter ihm schloss. Ich griff nach dem Telefonbuch und suchte seine Nummer. Die Verbindung kam sofort. Ein Bedienter meldete sich. »Ist seine Lordschaft zu Hause?«, fragte ich. »Seine Lordschaft ist vor einer halben Stunde nach Hause gekommen«, sagte die Stimme, »und zu Bett gegangen. Er fühlt sich heute Abend nicht wohl. Soll ich etwas ausrichten, Sir?« Ich hängte ab und fiel fast in einen Sessel. Meine Rolle in dieser Sache war noch nicht zu Ende gespielt. Um ein Haar wäre alles schiefgegangen. Aber ich war noch zur rechten Zeit gekommen. Es war kein Augenblick zu verlieren. Also ging ich kühn zur Tür dort hinten und trat ein, ohne anzuklopfen. 5 überraschte Gesichter blickten von einem runden Tisch auf. Es waren Sir Walter und der Kriegsminister Drew, den ich von Fotos her kannte. Ferner ein schlanker älterer Herr, der wahrscheinlich Whittaker von der Admiralität war, und General Winstanley, kenntlich an der langen Narbe auf der Stirn. Und schließlich ein kleiner, untersetzter Mann mit eisengrauem Schnurrbart und buschigen Augenbrauen, den ich mitten im Satz unterbrochen hatte. Auf Sir Walters Gesicht malten sich Überraschung und Ärger. »Dies ist Mr. Henny, von dem ich Ihnen erzählt habe«, sagte er entschuldigend zu den anderen. »Ich fürchte, Henny, dieser Besuch kommt zur Unzeit.« Ich hatte meine Kaltblütigkeit wiedererlangt. »Das wird sich zeigen, Sir«, antwortete ich ihm. »Ich glaube, er kommt gerade noch rechtzeitig. Um Gottes Willen, meine Herren, sagen Sie mir, wer vor einer Minute dieses Zimmer verlassen hat.« »Lord Alloa«, sagte Sir Walter und wurde rot vor Zorn. »Es war nicht Lord Alloa«, rief ich. »Es war sein Doppelgänger, aber er war es nicht. Es war jemand, der mich erkannt hat, jemand, den ich während des letzten Monats gesehen habe.« »Er war kaum aus der Haustür. Da habe ich bei Lord Alloa angerufen und erfahren, er sei vor einer halben Stunde nach Hause gekommen und zu Bett gegangen.« »Wer?« stotterte jemand. »Der schwarze Stein«, schrie ich, ließ mich auf den Stuhl fallen, der eben frei geworden war, und blickte der Reihe nach die 5 zu Tode erschrockenen Herren an. die 39 Stufen. »Unsinn«, erwiderte der Herr von der Admiralität. Sir Walter stand auf und ging hinaus, während wir mit ausdrucksloser Miene den Tisch anstarrten. Nach 10 Minuten kam er mit langem Gesicht zurück. »Ich habe mit Aloha gesprochen«, sagte er, »ließ ihn aus dem Bett holen. Er war wütend. Er ist nach dem Dinner bei Mulross direkt nach Hause gefahren.« »Aber das ist ja Wahnsinn«, unterbrach General Winstanley. »Wollen Sie behaupten, dass dieser Mann hierher gekommen ist und beinahe eine halbe Stunde neben mir gesessen hat und ich den Betrug nicht gemerkt habe? Aloha muss verrückt geworden sein.« »Sehen Sie denn nicht, welche Schlauheit dahinter steckt?« antwortete ich. »Sie waren an anderen Dingen zu sehr interessiert, um Augen dafür zu haben. Sie hielten es für selbstverständlich, dass es Lord Aloha war. Wenn es irgendjemand anders gewesen wäre, hätten sie vielleicht näher hingesehen. Aber für ihn war es ganz natürlich, hier zu erscheinen. Und das hat sie alle in Sicherheit gewiegt.« Dann sprach der Franzose, sehr langsam und in gutem Englisch. »Der junge Mann hat recht. Er versteht etwas von Psychologie. Unsere Feinde sind, weiß Gott, nicht dumm.« Er beugte sich vor und hob die kluge Stirn. »Ich will Ihnen etwas erzählen«, begann er. »Es ist vor vielen Jahren in Senegal geschehen. Ich war auf einen einsamen Posten kommandiert und zum Zeitvertreib pflegte ich im Fluss nach Barbeln zu angeln. Eine kleine Araberstute trug meinen Picknickkorb, die Pfeilbesucht, die man früher in Timbuktu hatte. Nun ja. Eines Morgens angelte ich recht erfolgreich und die Stute war ganz besonders unruhig. Ich hörte sie wiehern und quietschen und stampfen und redete ihr fortwährend gut zu. Aber ich dachte nur an meine Fische. Ich konnte sie die ganze Zeit sehen, meinte ich wenigstens, aus einem Augenwinkel. Sie war 20 Meter von mir entfernt an einen Baum angebunden. Nach 2 Stunden dachte ich ans Frühstücken. Ich steckte die Fische in meinen Segeltuchbeutel und ging langsam in Richtung auf die Stute flussabwärts, die Schnur beobachtend, die auf der Rolle lief. Als ich hinkam, warf ich der Stute den Beutel auf den Rücken. Er hielt inne und blickte in die Runde. Erst der Geruch warnte mich. Ich wandte den Kopf und sah mich auf 3 Fuß Entfernung einem Löwen gegenüber, ein alter Menschenfresser, der Schrecken des Dorfes. Was von der Stute übrig war, Knochen und Fell und Blut, lag hinter ihm. »Und dann?« fragte ich. Ich war als Jäger erfahren genug zu wissen, dass dies kein Jägerlatein war. Ich stieß ihm die Angelrute ins Maul und ich hatte eine Pistole bei mir. Und die Dienstboten kamen bald mit Gewehren gelaufen. Aber er hat mir sein Firmenzeichen hinterlassen.« Er hob eine Hand, an der 3 Finger fehlten. »Bedenken Sie«, fuhr er fort, »die Stute war schon eine Weile tot. Und die Bestie hatte mich seitdem geduldig belauert. Ich hatte nicht gemerkt, dass er sie angefallen hatte. Denn ich war an ihre unruhige Art gewöhnt und ihr Verschwinden fiel mir nicht auf, denn in meiner Wahrnehmung war sie nur etwas Falbes. Und das war der Löwe auch. Wenn ich einen solchen Fehler machen konnte, meine Herren, in einem Lande, wo sich ein Mann absolut auf seine 5 Sinne verlassen muss, warum sollten wir eiligen, von Geschäften absorbierten Städter uns nicht auch irren?« Sir Walter nickte. Niemand fand sich, ihm zu widersprechen. »Aber ich verstehe eins nicht«, fing Winstanley wieder an. »Die Bande wollte diese Pläne in die Hand bekommen, ohne dass wir es merkten. Nun brauchte nur einer von uns Aloha gegenüber die Zusammenkunft von heute Abend zu erwähnen, dann wäre der ganze Schwindel herausgekommen.« Sir Walter lachte trocken. »Dass Sie sich gerade Aloha ausgesucht haben, ist ein Beweis für Ihren Scharfsinn. Wer von uns würde ihn wohl auf heute Abend ansprechen? Oder würde er selber wohl davon anfangen?« Mir fiel ein, dass der Großadmiral für seine Schweigsamkeit und Reizbarkeit bekannt war. »Ich kann nur nicht begreifen«, meinte der General, »was dem Spion der Besuch hier genützt hat. Er konnte doch nicht mehrere Seiten voll Zahlen und fremder Namen auswendig lernen.« »Das ist nicht so schwer«, antwortete der Franzose. Ein guter Spion hat ein geschultes fotografisches Gedächtnis, wie unser eigener Macaulay. Erinnern Sie sich nicht? Der Mann hat kein Wort gesagt, aber er hat sich immer wieder diese Papiere angesehen. Ich glaube, wir können sicher sein, dass er sich jede Einzelheit eingeprägt hat.